euch recht herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Ich habe heute den ersten Fernsehpreis meines Lebens bekommen, nämlich den Raab der Woche. Das ist diese tolle Trophäe hier. Das ist natürlich voll Gold. Unglaublich schwer. Bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür beim Publikum von Stefan Raab. Und heute soll er diesen Ehrenplatz hier haben, dieser Mann, der einen Fernseher auf der Schulter trägt. Raab der Woche. Vielen Dank. Wir reden heute wieder, es geht los. Eine neue Talk-Radio-Woche. Und wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag seid ihr am Zug mit euren Themen. Und ich bin gespannt auf Saskia. Und Saskia ist 16 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Mein Thema ist, ich wurde von meinem Vater heute verprügelt. Du bist 16 Jahre alt und dein Vater hat dich heute verprügelt. Ja, das ist so weit gekommen, dass ich ins Krankenhaus gefahren bin, weil mir mein Daumen weht hat und da ist jetzt der Verdacht auf einen Bruch. Mhm. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Ich habe schon längere Zeit mit meinem Vater knieschen, Kleinigkeiten, weil er möchte, dass ich halt so alles mache, was er möchte. Mhm. Lebst du mit deinem Vater alleine? Nein, meine Stiefmutter wohnt noch hier mit. Und da ich aber nicht immer einsehe, also alles so zu machen, wie er will, ist er dann halt heute ausgeflippt. Und ist er zum ersten Mal ausgeflippt? Nein, schon öfters. Er hat mir auch selbst noch gesagt, so, ich habe noch einen Bruder, und er hat mir noch selbst gesagt, dein Bruder ist zwar wesentlich älter, aber du hast schon mehr Prügel von mir bekommen, als der hier in seinem Leben hatte. Also er hat dich schon mehrfach richtig geprügelt. Ja. Erzähl mal von heute weiter. Auf jeden Fall war es dann heute wieder soweit. Und er möchte, dass ich halt, also schon seit langem, dass ich ausziehe. Und wenn ich nicht freiwillig gehe, also wenn er mich rausschmeißt, dann prügelt er mich vorher krankenhausreif. Das war das Thema heute auch. Ja? Das war das Thema, weswegen ihr scheitertet. Ja, es kam wieder durch was anderes, durch eine Kleinigkeit. Magst du die Kleinigkeit kurz sagen? Er wollte, dass ich halt etwas trinke, also Federweißer, und da ich nicht so viel von Alkohol unbedingt halte momentan, habe ich gesagt, nee, und dann kam meine Stief halt in die Küche und ich meinte so, ja, wenn er jetzt nachher meint, wegen dieser Kleinigkeit wieder im Zoff anzufangen und mich krankenhausreif zu schlagen, dann weiß wenigstens so mein Chef und die Nachbarschaft, was das für ein Typ ist. Ja. So. Und dann hat er es halt mitgekriegt und ist dann ausgerastet. Was genau hat er gemacht? Wie hat er dich geschlagen, wohin hat er dich geschlagen? Er hat einmal seine Stirn gegen meine Stirn gehauen. Seine Stirn gegen deine Stirn gehauen? Ja, so wie man das schon mal im Fernsehen sieht. Er hat mich in den Magen geboxt. Auf den Unterkiefer hat er mich mal kurz geschlagen. Dann sein Bein auf meine Brust gestellt und mein Bein festgehalten und das versucht zu verdrehen. Und ja, wie gesagt, durch diese Streitigkeit ist jetzt sehr wahrscheinlich mein Daumen gebrochen. Dein Daumen gebrochen? Das heißt, du warst dann im Krankenhaus, ne? Ja, ich habe dann nachher gesagt, so, ja, ich bin jetzt nochmal weg, ich fahre zu einer Freundin, bin ins Krankenhaus gefahren, weil mir der Daumen ziemlich weh tat, und da haben die geröntgt und dann haben die gesagt, es könnte sein, dass der gebrochen ist. Das haben die nicht sicher sagen können? Nein, die konnten das nicht sicher sagen. Die meinten, ich soll jetzt morgen erstmal zum Arzt, zu meinem Hausarzt, und dann in 8 Tagen nochmal nachgeröntgt werden. In 8 Tagen erst? Das ist eine seltsame Beratung. Finde ich auch ein bisschen. Das finde ich ausgesprochen seltsam. Ich finde schon seltsam, dass die nicht direkt. Du warst in einer Ambulanz in einem Krankenhaus. Ja, in der Notaufnahme. Und die haben das nicht direkt diagnostizieren können, ob der Daumen gebrochen ist. Nee. Na gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Finde ich auch schon wieder den Hammer. Geh morgen zu deinem Hausarzt und lass dich beraten, wo du hingehen sollst. Ne? Auf jeden Fall. So, Saskia. Jetzt ist der Fall ja doch eigentlich vollkommen klar, ne, wie es weitergeht. Ich finde, du musst diesen Mann, diesen Typ, wollte ich jetzt schon sagen, anzeigen. Und du musst aus der Wohnung raus, aber so schnell wie möglich. Ja, der hat aber zu mir gesagt, wenn ich das irgendjemandem erzähle oder so, dann kriege ich noch mehr Ärger mit ihm. Würde ich mich gar nicht einschüchtern lassen. Das ist so schlimm, was du gerade erzählt hast. Und wahrscheinlich ist das vielleicht in der gleichen Art und Weise oder noch drastischer schon öfter mal vorgekommen. Du sagst ja, dass er dich schon aufgeschlagen hat. Da kommt es noch dazu, dass er mir Morddrohungen gemacht hat. Mhm. Er meinte, er hat dazu beigetragen, dass ich auf die Welt gekommen bin, und er wollte auch dafür dann sorgen, dass ich halt wieder unter der Erde lande. Ja. Er hat mich auch mit einer Schere bedroht. Mhm. Oder wollte. Wo bist du denn jetzt im Moment? Im Moment bin ich bei mir zu Hause. Wie bei dir zu Hause? Bei euch zu Hause? Ja. Und wo ist er? Der ist gerade am Schlafen und in einer ganz anderen Ecke von der Wohnung. Du bist wieder zu Hause, danach dann zurückgekommen nach Hause in die Wohnung? Ja. Da bist du aber auch mutig. Wenn ich ehrlich bin, so viel Angst habe ich vor meinem Vater nicht. Also. Na gut, aber. Ja, ich habe, also. Es hätte dir das gleiche nochmal passieren können, was da heute passiert ist. Es ist das schon öfters passiert. Nur wenn er das macht, dann denke ich mir, dass der sowieso nur schlagen kann. Was? Dass er dich nicht schlagen kann? Dass er sowieso nur schlagen kann, weil meine richtige Mutter hatte früher auch immer nur. Aber Saskia, was heißt denn nur? Du hast es ja nur heute im eigenen Leib erfahren, was das bedeutet. Ja, schon öfters. Es war schon mal, dass er mir mit meinem Kopf auf dem Kachelboden von der Küche immer wieder geklopft hat. Horror, erzähl mir bitte nicht noch mehr. Es reicht vollkommen aus, was du jetzt erzählt hast, um eine klare Meinung zu vertreten. Was machst du? Bist du Schülerin noch oder bist du in der Lehre? Ich bin jetzt Auszubildende seit dem 1.8. Hast du denn schon mal irgendwelche Sachen durchgespielt, was du machen könntest, wohin du ziehen würdest wollen? Ich bin schon mal zum Jugendamt gegangen, wo das immer nur noch sprachlich ausgetragen wurde, mehr oder weniger. Und die haben mich zu einer Beratungsstelle geschickt. Und ja, dann zu dem Zeitpunkt ging es eigentlich relativ gut mit meinen Eltern. Wie lange geht das denn jetzt schon so, dass er dich auch körperlich traktiert? Das ist schon mal vorgekommen, also so einmal im Jahr. Ja, schon mal vorgekommen. Mit 13 war das schon mal. Und wann warst du beim Jugendamt? Das war vor 2 Jahren. Also war es dann doch schon mal passiert, dass er dich auch körperlich angegriffen hatte? Auch als du beim Jugendamt warst? Ja, da hat er einen Gürtel genommen. Pass auf, Saskia. Ich sollte das noch weiter erzählen, oder? Ja, erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall, dann hat die Frau mich vor der Entscheidung gestellt, dass ich in eine Jugendwohngemeinschaft gehen könnte oder ob ich doch nochmal zu Hause probieren möchte. Da habe ich gesagt, ja, momentan ist alles wieder gut, ich gehe wieder nach Hause. Ja, und jetzt ist es aber wieder so weit und... Jede Jugendwohngemeinschaft ist besser als dieses Zuhause, was du hast. Du bist 16 Jahre alt, es gibt ja so Modelle von betreutem Wohnen, wo Leute auch in deinem Alter schon eine eigene Wohnung haben und die werden aber ein bisschen betreut und beaufsichtigt. Da gibt es viele Sachen, viele Möglichkeiten und viele Modelle. Mhm. Ich möchte, dass du gleich mit meiner Psychologin, der Elke Donaisky, die ist heute Nacht hier, redest. Die Elke wird dir genau erzählen und erklären, was man in deiner Situation tun kann, welche Rechte du hast und welche Ansprechpartner du suchen musst. Und dann bin ich der Auffassung und rate dir, dass du so schnell wie möglich aus diesem Haus raus solltest. Ja, aber vielleicht ist ja auch noch ein Teil meiner Schuld daran, weil meine Eltern sagen immer so, dass ich das Alter schuld bin. Ach, völliger Blödsinn. Wenn die Urlaub sind und so, dass es dann nie Krach gibt und kaum bin ich da, gibt es wieder Krach. Saskia, es kann ja sein, dass du auch kein Engelchen bist. Ja. Ne? Kann ja auch sein. Aber das, egal was du machst, das berechtigt deinen Vater nicht dazu, dich so zusammenzuschlagen. Da gibt es gar keine Diskussion. Egal was du machst, es berechtigt ihn nicht dazu, so sich zu verhalten. Basta. Punkt. Keine Diskussion weiter. Was sagt denn eigentlich deine Stiefmutter dazu? Ich habe gesagt, dass wenn mein Vater halt mit dem Krankenhaus schlägt, dass ich ihn anzeige und dass ich dann gucken werde, dass er in den Knast kommt. Und dann war da irgendwas, meine Mutter hält dann auf jeden Fall zu meinem Vater, weil die meinte so, ich bin Beamte und wenn ich vor Gericht aussage, wer glaubt dann schon an der Schülerin? Also die hält zu ihm. Was ist mit deiner mit deiner wirklichen Mutter, mit deiner leiblichen Mutter? Mit der habe ich nichts mehr zu tun. Mit der hast du nichts mehr zu tun. Also stehst du ziemlich alleine auf der Welt. Ja. Du legst jetzt bitte auf und wirst sofort von Elke zurückgerufen. Okay. Und dann sehen wir weiter. Okay. Alles Gute. Von Herzen. Ja. Tschüss, Saskia. Danke, du. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr mich auch anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Oliver und Oliver ist 20 Jahre alt. Oliver. Ja, recht schönen guten Abend. Recht schönen guten Abend. Oder guten Morgen. Guten Morgen, ja. Was ist dein Thema? Tja, mein Thema ist ja, wie gesagt, Familie. Und ich sag mal, ich habe da Probleme, was ich in meiner Kindheit erlebt hat, kann ich irgendwie nicht vergessen und das greift immer wieder auf meinen Lebensabschnitt, den ich jetzt habe, zurück. Lebst du im Moment noch in deiner Familie? Nein, ich wohne seit 2 Jahren alleine und das hat sich daher heraus entwickelt, also ich bin mein Vater, also der hat geheiratet, hat 2 Kinder gekriegt, mich und meiner Schwester Ja, und dann hat er Stress mit meiner Mutter gehabt, wo ich ein Jahr alt war, haben sie sich getrennt und geschieden. Dann sind wir in einer Sozialwohnung gezogen. Und ich kann mich von 4, 5 Jahren kann ich mich erinnern, dass das gegen meine Schwester wurde immer vorgezogen, hat immer alles getischt und dies und war auch immer viel mit Alkohol und mit Leuten. Mhm. Wenn ich das jetzt sehe, die Leute, die, mit denen ich früher, mit denen mein Vater so irgendwas zu tun gehabt hat, die, ja okay, sind für mich keine Leute, das sind irgendwie die Leute, die in der Stadt nur trinken. Mhm. Ja, und das Schlimmste ist, ich musste selber mit ansehen, wie mein Vater meine Schwester also jahrelang sexuell missbraucht hat. Wie? Halt. Das musstest du mit ansehen? Ja. Wie mit ansehen? Warst du dabei im Zimmer? Ja, was heißt, er hat mich nicht dazu gezwungen, das zu sehen, aber ich hab's gesehen, weil meine Schwester hat immer bei meinem Vater geschlafen und es gab immer Situationen im Badezimmer, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, da haben die Filme geguckt und meine Schwester war dann mit meinem Vater da, die Sachen da zu machen. Und am Anfang konnte ich das nicht verstehen und das kriege ich bis heute auch gar nicht aus meinem Gedächtnis. Wie viele Jahre seid ihr auseinander, du und deine Schwester? Meine Schwester, wir sind eigentlich 3 Jahre auseinander. Ja, aber das kommt noch. Ja, das ist dann alles so weitergegangen. Und da hatte ich mal Kontakt zu meiner Mutter, mal wieder nicht. Dann war mal wieder eine neue Mutter da, dann meine Schwester. Ja, und wie gesagt, dann ist irgendwann meine Schwester, wo die 17 war, ist sie dann von zu Hause abgehauen. Mhm. Weil hatte wohl die Schnauze voll, ja. Und dann haben wir sie gesucht, die wollte nicht nach Hause. Ja, dann hat sie meinen Vater angeklagt wegen sexuellem Missbrauch. Ist sie älter eigentlich als du, die Schwester? Ja, die ist 3 Jahre älter. Älter, mh. Ja, und dann kam das dann, da wurde er verurteilt und kurz, zu 2 Jahren und 9 Monate, mhm. und kurz vor dem Haftantritt ist meine Schwester durch einen Verkehrsunfall gestorben. Mhm. Da warst du 14 Jahre alt. Ja, da war ich 14 Jahre alt. Ich finde, das ist alles schon sehr dramatisch, was du mir da erzählst. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass du im Prinzip anwesend warst. Und einmal hat er das, da war er betrogen, da war meine Schwester aber auch schon tot, dann hat sich das mit der Haft dann noch herausgezögert, ein bisschen hat er dann noch irgendwas gemacht und einmal hat er das auch bei mir versucht, dann habe ich wollte schlafen gehen, das werde ich mein Lebtag nie vergessen, ich wollte schlafen gehen, er sagte, ja, schlaf mal ruhig im Schlafzimmer und so, ja, und dann kam er dann an und dann, ja, und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte, ich lag einfach da und habe einfach so getan, als wenn ich schlafe und er hat dann in seinem betrunkenen Kopf da irgendwas gemacht und das, ich weiß nicht, ob er das selber mitgekriegt hat, Was hat er denn gemacht? Ja, was hat er gemacht? Also, ja, ich lag rechts auf die Seite, ja, und er hat dann wohl versucht, von hinten da irgendwas zu machen und dann mich betatscht und ich habe einfach nur die Augen zugemacht, habe nur gehofft, dass das vorbei ist. Und hat er dich vergewaltigt? Nee, indirekt. Das war, ich weiß, Er hat es auf jeden Fall massiv probiert, kann man sagen. Ne? Und er ist massiv an dich herangegangen. Wenn es noch nicht ganz vollzogen wurde, tut das auch nicht mehr so sehr viel zur Sache, vor allem auch mit der Vorgeschichte. Was ist denn mit der Haftstrafe eigentlich geworden dann? Ja, die hat er dann abgesetzt und da hat 2 Jahre oder so, zu dem Zeitpunkt, wo er die Haft gehabt hat, war er verheiratet mit einer Frau, die 10 Jahre jünger ist als er. Und er hat sie abgesetzt. Wie lange ist er jetzt aus dem Knast wieder raus? Auch so um die 2 Jahre. Mhm. Hast du heute noch Kontakt in irgendeiner Form mit dem Vater? Nee, ich habe den Kontakt abgeschlossen. Ich habe einmal mit ihm gesprochen, habe ihm das gesagt, Du hast also, es sind schwere Schicksalsschläge, die du hinnehmen musstest. Einmal natürlich die verkorkste Kindheit. Ja. Dann hast du das miterlebt, wie deine Schwester malträtiert worden ist. Und dann ist deine Schwester auch noch ums Leben gekommen. Und du bist selbst Opfer einer fast Vergewaltigung geworden. Ja. Da wundert es einen natürlich nicht, dass ein junger Mann da an seiner Vergangenheit sehr, sehr zu beißen und zu knabbern. Und dann dachte ich, meine Nachbarin hat mir geholfen, eine Wohnung zu suchen. Ich habe eine Wohnung dann auch, und das wurde dann auch alles bezahlt. Dann habe ich auch eine Lehre gemacht und ich dachte, Mensch, machst du was aus dir? Eine Lehre gemacht. So, dann war ich fast fertig mit der Lehre. Dann habe ich aber einen Bandscheibenvorfall gehabt, ja. Dann musste der operiert werden. Jetzt bin ich seit einem halben Jahr arbeitslos, warte auf eine Reha-Klinik und das kommt alles auf einmal. Man denkt, und jetzt kommt alles hoch, auch noch, wenn du alleine wahrscheinlich zu Hause bist und denkst. Ja, richtig, ich bin ganz für mich allein. Oliver, hast du irgendwann mal professionelle Hilfe bekommen oder in Anspruch genommen? Nee. Noch nie? Habe ich nicht. Halte ich sehr, würde ich sehr dringend dir anraten, nach dem, was du hinter dir hast. Sehr dringend anraten. Das heißt, eine etwas längere Psychotherapie. Eine etwas vermutlich länger dauernde Psychotherapie. dass du mit einem Fachmann halt über dich sehr eingehend und sehr lange reden kannst. Ich würde dich auch nochmal gerne an die Elke verweisen. Das ist die Elke, die das erklärt, wie man sowas einfädelt. Das kann man ja, können ja viele Leute auch gar nicht so wissen, wie man das macht. Du wahrscheinlich auch noch nicht. Es kostet ja auch Kohle und das muss ja auch so gemacht werden, dass die Krankenkasse das dann übernimmt, die Kosten. Du sprichst jetzt mit Elke, du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Gut. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, vor allen Dingen auch gute Besserung wegen deiner Bandscheibengeschichte. Alles klar. Alles Gute. Dank. Tschüss. Tschüss, Oliver. Ciao. Es geht weiter mit Sabine. Sabine ist 37 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sabine, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Transsexualität. Ja. Und zwar, ich bin seit 10 Jahren lesbisch. Mhm. Und habe also vor 14 Tagen eine nette Sie kennengelernt, wo ich von vornherein ausgegangen bin, das ist eine Frau, war aber nicht so. Mhm. Sondern sie hat, wie gesagt, jetzt vor einem Jahr sich umoperieren lassen von Mann zu Frau, muss man sagen, das ist sehr, sehr gut gelungen und wir verstehen uns sehr gut. Du hast alles schon nachprüfen können, ob es gut gelungen ist? Ja, also sehr gut, ja, jetzt schon seit 14 Tagen. Ja. Ich muss sagen, bin überglücklich, also total verliebt und ja, ich hatte sogar eine Tiefs gehabt. Aber ich gratuliere dazu. Wo, ja, wo liegt das Problem? Du bist lesbisch, du bist mit einer Frau zusammen, wenn auch sie früher mal ein Mann war, ist ja wurscht. Richtig, nein, es gibt ja noch jede Menge Vorurteile, ne, von etlichen Frauen und auch Männern und so. Und ich wollte eigentlich nur mal den Leuten sagen, dass mit den Vorurteilen können sie sich was weiß ich wohin stecken, weil es ist einfach so, es zählt ja eigentlich nur der Mensch. Das ist völlig richtig. Ja, erlebst du denn oder erlebt ihr denn solche Vorurteile? Ja, zum Teil. Wo denn? Ja, wir waren letztens mal zum Schwurf gewesen, zum Frauenschwurf. Zum Frauenschwurf, ja, zum Lesbenschwurf. Also, ja, Lesbenschwurf, richtig, genau. Und ich hatte so den Eindruck, auch jetzt für meine Partnerin, für Nadine, kann ich ruhig nennen den Namen, dass er ziemlich unangenehm war, allein schon durch die Beobachtung und auch für sie auch alles neu und auch fremd und es kam dann auch sehr positive Blicke rüber, wo ich allerdings auch so ein bisschen eifersüchtig geworden bin. Na gut, das ist immer so, wenn man in das ist so, ne? Und wo ich dann also auch von vornherein gesagt habe, aber Nadine ist in diesen Lesbenkreisen durchaus akzeptiert oder nicht so richtig, habe ich das verstanden? Ja, also zum Teil fühlt sie sich nicht akzeptiert, ne? Weil, wie gesagt, es ist. Nicht mal von den lesbischen Frauen? Ja, es gibt da lesbische Frauen, sage ich jetzt mal so, diese Feministin. Ja, es gibt so 300%, ja, ne? Richtig, die genau. Alles, was männlich ist, am liebsten abschlachten würden. Richtig, ne? Genau. Und sag mal so, ich habe ja auch eine heterosexuelle Vergangenheit hinter mir und hatte mich also, wie gesagt, vor 10 Jahren ganz auf diese Seite geschlagen gehabt und hätte es nicht für möglich gehalten, dass ehemals Mann, dann jetzt Frau, so viel Zärtlichkeit rüberbringen kann, die ich bis jetzt bei Frauen noch nie erleben durfte. Sag mir doch mal, was da, wenn es denn irgendwie eskaliert oder ob es überhaupt eskaliert in diesen letzten eher extremen Lesbenkreisen, wie gehen die denn mit Nadine um? Ja, wie würden die jetzt mit der umgehen? Wie gesagt, wir waren ja bis jetzt auf diesen einen Spruch und der war ja noch ziemlich human gewesen. Ich hatte ihr also auch gesagt gehabt, dass es da also auch Unterschiede gibt von A bis Z, wie bei den Heterosexuellen auch. Also ich würde ja auch, wenn es erst einmal war, würde ich da auch ein bisschen vorsichtiger mit dem Urteil. Ich dachte, das wäre jetzt doch schon mehrfach irgendwie durchgegangen. Nein, nein. Wir erleben es ja auch ständig täglich auf der Straße beim Einkaufen und überall, dass eben, wie gesagt, auch gewisse Blicke rüberkommen. Muss man, glaube ich, mit leben. Muss man mitleben, muss man durch, da kann man nicht jammern. Ne? Und die beste Gegenwehr ist, sich in diesen Blicken zu stellen und sich zu sich und zur Freundin zu bekennen. Ja, das tue ich ja. Das ist so, und du tust das ja auch und du bist glücklich mit deiner Freundin. Ja, total. Im Prinzip ist alles in Butter und lass die Idioten blöd gucken und lass auch die idiotischen Lesben blöd gucken. Eure Liebe zählt. Richtig, genau. Ne? Also da darf man keinen Unterschied machen zwischen den Geschlechtern oder geschlechtlichen Orientierungen. Wenn jemand da Vorurteile hat, ist es per se idiotisch. Kein Problem, richtig, oft kein Problem dann. Ich wünsche eurer Liebe alles Gute. Ja. Grüß Nadine von mir. Ja, ich wollte dir noch zu dem Preis gratulieren. Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Hast du es gesehen heute bei Pro7? Ja, nee, nicht ganz gesehen. Nicht ganz. Nee, und wäre ganz nett, wenn wir vielleicht noch eine Autogrammkarte bekommen können. Ja, dann leg mal auf und wir rufen dich nochmal an, damit wir dann deine Adresse erfahren. Alles klar. Tschüss, Sabine. Tschüss. Tschüss. Susanne, 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Susanne, was ist dein Thema? Ja, also ich bin 23 Jahre alt, bin verheiratet seit 2 Jahren. Ja, meine Ehe geht langsam den Bach runter. Warum? Ja, mein Mann und ich, wir verstehen uns überhaupt nicht mehr. Was ist denn so euer Hauptproblem? Oder was sind eure Hauptprobleme? Also es fing im März an. Ich habe eine Unterleibsoperation hinter mir. Ich musste mich sterilisieren lassen. Wann war das? Am 3. März. Mhm. Und ja, ich kann kein Kind mehr kriegen. Mhm. Ich hatte Muttermundkrebs. Und das wurde letztes Jahr festgestellt. Und die haben uns innerhalb Stunden entschieden, das dann alles über die Bühne zu kriegen. Mhm. Ja, und ja, mein Kindermund ist halt noch da. Ich habe einen gesunden Sohn, der ist jetzt 20 Monate alt. Nur seitdem, weiß ich nicht, funktioniert es zwischen uns gar nichts mehr. Seit der Operation? Ja. Mhm. Also es gibt Tage, da verstehen wir uns erst rein. Dann sagt er mir auch ständig, dass er mich liebt. Und es gibt Wochen dazwischen, als wenn ich nicht da wäre. Mhm. Also es ist nicht nur oder ausschließlich das Sexuelle. Nein. Sondern im Prinzip stimmt überhaupt gar nichts mehr im Moment. Im Moment überhaupt nicht. Redet ihr denn miteinander? Hast du das denn thematisiert mal? Ja, haben wir. Auch mit unserer Familie zusammen. Meine Mutter und meine Eltern. Mhm. Und ja, es hat die ganze Zeit erst geklappt gehabt. Also wir hatten uns im April hatten wir uns getrennt. Moment, ihr habt euch auch getrennt schon im April? Ja, wir haben uns, also das heißt, ich bin für ein paar Wochen, bis jetzt zwei Wochen zu meiner Mutter. Mhm. Dass wir ein bisschen Abstand voneinander kriegen, wir haben uns in die Haare gekriegt haben. Also wenn ihr jetzt miteinander geredet habt. Dann haben wir uns gestritten. Was sagt er denn? Wie begründet er das denn? Er sagt, es ist halt viel Stress und er, seine Arbeit ist ihm sehr, sehr wichtig. Und das sind ja Ausreden, ne? Ja. Das sind ja dumme Ausreden. Sagt er irgendetwas? Er sagt immer, ich spinne und ich bilde mir das ein, alles. Wie lange habt ihr jetzt nicht miteinander geschlafen? Also jetzt 2,5 Monate bestimmt. Mhm. Gibt es denn so Zärtlichkeiten? Gar nicht. Gar nichts. Ja, wenn er mich mal küsst, aber wenn wir jetzt bei unserer Familie sind oder so, dann lässt er den tollen Ehemann raushängen. Mhm. Und ich habe meine Frau so lieb und hier und da. Und bei meiner Mama und so. Aber sind wir allein und ist die Tür zu. Hast du denn irgendeine eine Idee, eine These, was dahinter stecken könnte? Ich habe erst gedacht, er hätte eine andere Frau. Mhm. Aber ich weiß es nicht, wenn ich ihn drauf anspreche. Da kommt gar nichts, er sagt, ich bilde mir das alles nur ein. Mhm. Dann hatte ich heute, war das so doof, ich hatte ihn angerufen und gefragt, wenn er nach Hause kommt, weil ich wollte noch was erledigen mit ihm, bei uns was einkaufen. Und dann sagte er, er kommt, ja, und dann kam er erst um 21:45. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich sage, mein Gott, ich wünsche mir doch mal einen Abend, dass wir mal zusammen essen mit dem Kleinen, weil unser Sohn, mein Sohn ist im Moment so, der schläft erst da ein, wenn sein Papi da ist. Und, und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe den Eindruck, Susanne, dass du zu vorsichtig und zu behutsam mit dem umgehst. Dass du zu wenig deine Gefühle in den Vordergrund stellst und zu wenig dein Recht einforderst, nämlich ein Recht darauf, dass er seinen Mund aufmacht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und zu kommen von wegen Stress und Arbeit ist ja fast schon eine Unverschämtheit. Ja, bei uns ist es ja auch so, wir haben uns jetzt ein Haus gemietet. Mhm. Und da mussten wir das Geld reinstecken und er sagte, wir wollen ja nicht, weil wir viel lange Schulden haben. Da habe ich gesagt, Sarah ist okay, ich respektiere ja auch, dass er mal Überstunden macht. Mhm. Aber seit 2,5 Monaten ist er nur in Überstunden kloppen. Mhm. Samstags ist er, ja. Wie alt ist er? Er ist auch 23. Auch 23. Manche denke ich habe zu früh geheiratet, ich habe das alles zu viel überstürzt, aber ich habe ihn gesehen, ich habe mich in ihn verliebt. Ist vielleicht auch möglich, dass du recht hast, nur ist es jetzt auch müßig, darüber nachzudenken, vielleicht habe ich alles falsch gemacht. Jetzt geht es ja darum, aus der jetzigen Situation das Beste zu machen und nach vorne zu gucken. Ich habe ihn gefragt, ob wir zur Eheberatung gehen. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Wie hat er denn darauf reagiert? Ja, er war da voll mit einverstanden. Mhm. Ja, ist doch gut. Nein, ja, ist gut. Vor seinen Eltern hat er das gesagt. Aber wir haben bis jetzt, ich habe schon 5 Termine gemacht. Mhm. Und jedes Mal kann ich es absagen, weil er Überstunden macht oder irgendwie mit seinen Freunden abhängt. So, du lässt zu viel mit dir machen, Mensch. Das ja, würde der mir dreimal absagen und dann wäre aber Schluss. Aber ich absolut bin Schluss. Ich auf den Tisch schaue hier. Ich bin dann impulsiv. Ich denke in dem Moment überhaupt nicht nach. Mhm. Ich kann auch ganz schön explodieren. Und wenn ich dann sage, es geht nicht mehr so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Dann sagt er, du spinnst. Ja, der nimmt dich, nein, der nimmt dich nicht ernst. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann vielleicht auch... Überhaupt nicht ernst. Nein, deswegen musst du, deswegen musst du etwas tun, dass der dich ernst nimmt. Wahrscheinlich bist du hysterisch oder weinst oder was weiß ich. Dann wird er denken, na die... Heulen dann. Genau, Genau, und der wird dann denken, ja komm, die beruhigt sich auch wieder und ich mache was ich will. Du musst eine Verhaltensweise für dich entwickeln, dass der merkt, die Susanne meint das ernst. Die meint das verdammt ernst. Wenn ich jetzt nicht... Ich habe ja gedacht, jetzt, wo wir uns da getrennt hatten, dann war ich ja bei meiner Mutter gewesen. Ich bin danach, das bin ich hier ausgezogen. Also habe ich Sachen mitgenommen und gesagt, ich will dich in den nächsten 14 Tage bis über ein halbes Jahr nicht sehen. Ich sage, du musst dich ändern. Ich sage, sonst klappt es nicht mehr. Und dann war ich gerade 2 Tage bei meiner Mama und dann stand er schon vor der Tür, war am Weinen und ich war wieder nach Hause gekommen. Ich gesagt, lass uns Zeit. Ich sage, der Junge kriegt auf jeden Fall mit. Dann drohe ihm jetzt auch an, dass du wieder weg bist. Da hat er gesagt, ich komme sowieso zurück. Gut, dann geh und komm nicht zurück. Das ist so einfach. Ja, aber irgendwas muss ja passieren, Susanne. Nur sitzen und heulen bringt nichts. Und wenn er sogar zugestanden hat, er geht mit dir zusammen in eine Eheberatung, muss er das jetzt auch einlösen. Du musst härter mit dem Burschen umgehen, nur so funktioniert das. Wenn da noch was zu retten ist. Die grundsätzliche Frage ist ja, ob der dich noch liebt. Das weiß ich ja nicht. Eben, und das könnt ihr natürlich rausbekommen, wenn ihr mit einer neutralen Person das zusammen besprecht. Also ist der nächste Schritt, du musst ihn dahin bewegen, dann also dazu bewegen, da auch hinzugehen. Ich habe ihn heute Abend vor der Wahl gestellt. Entweder er geht mit mir zu ihr und sagt mir heute Abend Bescheid, wir reden vernünftig, oder ich gehe morgen zum Rechtsanwalt und reiche die Scheidung ein. Was hat er gesagt? Er ist ins Bett gegangen. Ja, das nimmt er natürlich überhaupt nicht ernst mit dem Rechtsanwalt und mit der Bescheidung. Das meinst du auch gar nicht so ernst. Das nehme ich dir ja gar nicht mal ab. Du sollst nicht morgen zum Rechtsanwalt gehen. Du sollst morgen, du hast eine Möglichkeit, bei deiner Mutter zu wohnen, ne? Ja, obwohl meine Mann, die hat gesagt, ich soll das durchstehen. Ich soll mit ihm reden. Ich soll auch mal auf den Tisch schauen. Und meine Mutter weiß ja, wie ich bin. Und wenn ich zu seinen Eltern hingehe, zu seinem Vater, dann mit meinem Vater verstehe ich mich sehr, sehr gut. Nein, du sollst nicht mit den Eltern reden, du sollst jetzt, wenn du morgen... Wenn ich ihm was gesagt habe, dein Papa oder so, dann hat er ja auch gehört. Also du sollst nicht mit dem Papa, du sollst das allein hinkriegen, Susanne. Und ich appelliere jetzt nochmal an dich, such dir einen Weg, aus der Wohnung rauszugehen mit deinem Kind zusammen, bis er kapiert, so geht's nicht weiter. Weißt du, was ich vor kurzem gemacht habe? Ich habe Tabletten geschluckt. Ja, das beeindruckt mich auch jetzt nicht besonders. Das machst du nur, um auf dich aufmerksam zu machen. Ja. Ja, aber das ist doch alles scheiße. Das ist alles, so funktioniert das nicht. Und du darfst auch nicht so weinerlich daran gehen. Der nimmt dich nicht ernst oder es provoziert ihn. Susanne. Also jetzt Schluss, ich mache jetzt einen Schlussstrich. Ich bitte dich sehr, so aufzutreten und ohne zu heulen. Dieses Heulen bringt dir sowieso gar nichts. Ihm nochmal ganz klar zu machen, mein Lieber, zum letzten Mal, ich gebe dir jetzt 2 Tage Zeit, das zu entscheiden. Wenn du es nicht entscheidest, bin ich in 2 Tagen weg. Und dann gucken wir weiter. Ich komme so schnell nicht wieder. Es ist eine Unverschämtheit, wie du mit mir umspringst. Und wenn du eine Chance siehst in unserer Beziehung, dann verhalte dich entsprechend auch. Okay? Ja. Ganz klares Ja. Und ich wünsche dir ein ganz klares viel Glück. Ich wollte dir noch was zu deiner Sendung sagen. Ja. Ich finde die ganz, ganz toll. Dankeschön. Und ich hatte damals, wo ich das mit dem Krebs hatte, wollte ich dich anrufen, aber ich kam leider nicht durch, weil ich auch niemanden da habe zum Reden. Und ja, ich wollte eigentlich nur sagen, viel Glück bin weiterhin mit deiner Sendung. Ich verfolge sie jeden Abend. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass du mal jetzt meinen Rat beherzigst. Mach ich. Alles Gute. Willst du mir noch ein Autogramm schicken? Ja, wir rufen dich auch nochmal an wegen der Adresse. Dankeschön. Tschüss, Susanne. Tschüss. Nicht so viel weinen. Nein. Tschüss. Tschüss. 1.29 Uhr und 10 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. 30 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das wird der Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow. Domian, und heute Nacht seid ihr am Zug. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Morgen haben wir ein festes Thema. Das heißt, da steht die ganze Sendung über einer Überschrift. Und die Überschrift heißt, das Thema morgen heißt, ich schäme mich für meinen Partner. Das ist das Thema morgen, eine ganze Stunde lang. Heute können wir uns über alles unterhalten, das euch interessiert und über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0800, die Telefonnummer 5678111 und die Faxnummer 0800 5678110. So, jetzt kommt Gerhild dran und Gerhild ist 34 Jahre alt. Hallo, guten Morgen. Morgen. Gerhild. Ja, Gerhild leider. Gerhild leider? Ja, weil es ein relativ harter Name ist. Ja. Übersetzt Speerkampf. Bitte? Wenn ich das übersetze aus dem Mittelhochdeutschen, heißt es Speerkampf. Speerkampf heißt das? Und der Nachname ist Lex, Legis, das Gesetz. Also bin ich mit meinem Vornamen auch nicht so einverstanden wie du mit deinem. Aber interessant, ne? Gerhild Lexli? Lex. Wie Sex, nur mit L. Ja. Aber wir wollen uns nicht mit deinem Namen unterhalten. Nein. Sondern? Ich wollte nur sagen, dass du in Österreich genauso beliebt bist wie in Deutschland. Das ist ja wunderbar, wo ich so ein Freund von Österreich bin. Ja? Ja, in der Tat. Ich mag Österreich sehr gerne und war auch schon sehr oft in Österreich. Und ich finde deine Sendung ganz toll. Ja, finde ich. Nacht mit dir verbringe. Von wo aus rufst du denn an? Ich rufe von der Nähe aus Graz an. Aus Graz, in der Nähe von Graz. Ja. Das ist ja ganz toll. Sind wir denn in den Kabelnetzen bei euch oder geht das über Satellit? Über Satellit. Mhm. Das ist ja sehr toll. Das schmeichelt mir sehr. Freut uns natürlich über alle Maßen. Welche Themen interessieren dich denn am meisten? Eigentlich ziemlich alle, weil ja? Ich jeden Tag schaue und ich muss sagen, du bist so ein wertvoller Mensch. Das kommt so rüber. Ich habe, glaube ich, jetzt, wo ich dann zu dem Thema komme, aufgrund dessen ich angerufen habe, du bist einfach so wertvoll und durch deine Person wird die Sendung eigentlich erst so richtig. Danke sehr. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Wir wollen das komplimentieren, aber jetzt nicht noch weiterführen. Na, ich wollte nur sagen, wenn man dich als Freund hat, dann hat man einen wirklichen Freund. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ja, mein Thema ist, ich hatte vor 17 Jahren einen Sportunfall, einen lapidaren. Das musste dann operiert werden. Mhm. War eine harmlose Operation, wie man mir sagte. Und leider brachte man dann den Krankenhauskeim ins Schienbein. Was? Ein Keim? Einen Krankenhauskeim, der herumschwirrt. Also die Sportverletzung war am Bein? Ja, mir ist einer beim Volleyballspielen auf die Kniescheibe gefallen und die war luxiert. Mhm. Ich habe extrem weiter gesportelt und irgendwann einmal ist es nicht gegangen und dann bin ich eben ins Krankenhaus und es war eine hochgradige Abnutzung der Kniescheibe und eine Erweichung und musste operiert werden. Und dann ist das passiert, was man leider Gottes immer wieder hört in der letzten Zeit. Gerhild, hast du einen Fernseher an im Hintergrund? Nein. Nein? Es hallt wieder so sehr bei mir. Ich bitte mal meine Technik, irgendwas zu zaubern. Und dann ist ein Keim in diese Wunde gekommen. Ja, und es hat sich insofern weiterentwickelt wie in diesen 17 Jahren, dass ich 45 Mal operiert werden musste. 45 Mal in 17 Jahren? Mhm. Man wollte schon amputieren. Mhm. Konnte dann aber Muskel versetzen, die verschiedensten neuesten Techniken machen. Mhm. Nur leider habe ich jetzt wieder zwei neue Löcher direkt in den Knochen. Es hört und hört nicht auf. Und ja, zu guter Letzt war es noch im 96er Jahr, dass man mir, damit ich nicht so viele Schmerzen habe, in die Wirbelsäule einen Katheter setzte. Mhm. Und eben dann ein Gerät, einen Perfusor anhängt. Ein was? Perfusor, Entschuldigung, ich studiere Medizin und da kommt das alles durcheinander. Mhm. Ein Gerät, das ständig eben Schmerzmittel abgibt. Ach so. Nur leider brachte man auch hier den Keim hinein, nahm diesen Katheter raus und stach einen Zentimeter weiter oben wieder in die Entzündung. Mhm. Ich wäre dabei bald gestorben. Und heute schaut es so aus, dass ich 2 Stunden in der Nacht mit 15 Polstern im Bett sitze und döse. Du sagst, du studierst Medizin. Kannst du überhaupt noch studieren? Nein, du bist eine schwerkranke Frau. Das war mein größter Wunsch von klein auf. Mhm. Das geht 17 Jahre jetzt schon so. Mhm. 17 Jahre. Mhm. Kommt man da zwischendurch nicht mal an einen Punkt, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Ja, schon. Mhm. Aber mein Motto ist, aufgeben kann man nur einen Brief. Mhm. Natürlich. Du kannst das jetzt wahrscheinlich medizinisch auch sehr gut beurteilen, die ganze Geschichte. Gibt es denn da eine realistische Hoffnung, dass du nochmal, also relativ normal leben wirst können? Relativ normal. Mit Morphium und Schmerzpflaster. Also wir halten nochmal fest, dieser Keim ist nach wie vor in deinem Körper. Ja, es bleibt immer ein kleiner Teil drinnen und sobald ich meine Abwehr... Mhm. Dieser Keim hat bewirkt, dass die Wunden, die du am Bein hast, überhaupt nicht mehr verwachsen können. Es sind immer kleine Stellen, die dann größer werden. Immer am Bein, immer an der Stelle? Mhm. Also ich hätte auch anrufen können und zum Thema entstellt. Mhm. Es sind dann auch noch Kunstfehler vorgekommen, wo aus dem Becken kam, eben ein Teil des Knochenmarks entfernt worden ist. Auch dort Keime wieder reinkamen, die eben dann die ganzen Lymphknoten aufgefressen haben. Hast du damals oder irgendwann später vielleicht dieses Krankenhaus schadenersatzpflichtig gemacht? Ich war jetzt so mutig, und zwar in Bezug auf diesen Katheter, das zu machen. Mhm. Und mir wurde nur anerkannt, dass der Anästhesist sagt, er hat mich aufgeklärt. Mit 41 Fieber weiß ich nicht, ob er mich aufgeklärt hat. Mhm. Und ich habe keine Unterschriften für beide geleistet. Mhm. Das ist einmal festgehalten worden und dass jetzt die Dinge, dass in der rechte Oberschenkel bis und das Knie schon taub ist und dass ich nur mehr sitzen kann und nicht mehr drauf liegen. Hast du denn einen Anwalt an deiner Seite? Habe ich gehabt. Aber hat alles nichts gebracht? Ich habe eine einmalige Abfindung bekommen. In Höhe von? In Höhe von 250.000 Schilling. Das müssen wir durch 7 ungefähr teilen, ne? Dann haben wir die D-Mark. Genau, ja. Ja. Sonst hätte ich müssen vor Gericht. Ja. Kostet. Sag mal, Gerhild, das ist ja dein ganzes junges Leben, sage ich mal. Wenn du bist heute 34, habe ich gesagt, und 17 Jahre zurück. 35 Jahre, Dezember, ja. Wie du, werde ich auch 35. Ja. Das hat dein ganzes Leben doch, dein ganzes junges Leben, ja, ich will fast sagen, kaputt gemacht, ne? Richtig. Mhm. Und es sind eben 4 Beziehungen aufgrund dieses Beines, aufgrund der Krankheit eben daneben gegangen. Lebst du heute alleine? Ich habe eine Wohnung in Graz, wenn ich studiere, und jetzt bin ich derzeit bei der Mutter, weil ich ihn jeden Tag selbst verbinden muss und. Eine richtig traurige Geschichte. Ja, ich habe mich eben abgelenkt dadurch, dass ich zum Beispiel ein Märchenbuch geschrieben habe, und keinen Verlag finde, und jetzt über diese Krankheit versuche, aus meiner Sicht ein Buch zu schreiben. Mhm. Nur leider ist mir jetzt der Computer eingegangen. Aber ich meine, das sind ja alles lobenswerte Dinge, die dich auch immer wieder seelisch stabilisieren, ne? Wenn du aktiv wirst, in welcher Richtung auch immer. Liebe Gerhild, wenn du einen Verlag gefunden hast, dann hoffe ich, dass du mir vielleicht mal ein Belegexemplar zuschickst. Würde mich sehr freuen. Ich, ja. Ja, würde mich sehr freuen, wirklich. Und ich kann dir nur einen ganz kleinen Wunsch nach Österreich schicken, aber der von Herzen kommt und ganz groß gemeint ist. Nämlich, dass es dir doch wieder besser geht und dass es doch bergauf geht und dass das Leben lebenswerter wieder wird für dich. Danke, das ist ganz lieb. Von Herzen alles Gute. Danke, dir auch. Tschüss, Gerhild. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Mit Ralf, und Ralf ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Ralf. Du mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis. Dankeschön, ja. Der neben dir steht. Ja, mein Problem besteht darin, ich habe also vor 2 Jahren im Lotto gewonnen. Mhm. Vor 2 Jahren, wie viel? Ja, also mit 2 anderen Arbeitskollegen insgesamt 2,6 Millionen. 2,6 Millionen, die ihr euch dann durch 3 geteilt habt. 3 geteilt haben, ja. Genau. Ist immer noch ein gutes Stück Geld, ne, was da für jeden dann übrig geblieben ist. Ja, genau. 870.000. Wie viel? 870.000. Ja, nicht schlecht. Dann habe ich im Endeffekt mit meinem Freund zusammen habe ich mir ein, zwei Familienhaus gebaut und habe dann eigentlich durch den Lebenspartner von meiner Mutter bin ich an irgendeine finstere Person geraten, der mich gefragt hat, ob ich ihm 200.000 Mark leihen könnte. Mhm. Das habe ich dann auch mehr oder weniger getan. Mhm. Und er hat mich also dann mehr oder weniger auch vertröstet, dass ich das in einer bestimmten Zeit dann zurückbekomme. Mhm. Ja, und das habe ich leider bis heute noch nicht zurückbekommen. Jetzt klingeln gerade alle meine Birnen und die denken und ich sage, wie dumm. Wie dumm. Wie dumm, wie kannst du denn sowas tun? Das macht man vielleicht, man leiht das vielleicht dem allerbesten Freund. Oder in der Familie macht man das vielleicht. Ja, vielleicht selbst da. Die Familie, die hat mich ja eigentlich irgendwo enttäuscht. Ja, selbst die Familie. Ist das, also ich bleib mal beim allerbesten Freund. Dem leiht man dieses Geld. Das war irgendein dubioser Mensch, den du da um 1000 Ecken kennengelernt hast und der fragt dich 200.000 Mark und du machst das. Warum hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Also heute frage ich mich natürlich, warum habe ich es gemacht? Mhm. Aber ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich bin mehr oder weniger auch vielleicht darauf reingefallen, weil es halt der Lebenspartner von meiner Mutter ist. Mhm. Und der hat mich dann da irgendwo reingezogen und will mehr oder weniger auch heute nichts mehr davon wissen. Ist er denn heute auch noch der Lebenspartner von deiner Mutter? Ja, leider. Was sagt deine Mutter denn zu der ganzen Geschichte? Ja, was sagt meine Mutter? Die hält eigentlich mehr oder weniger zu ihm und ja, stärkt ihm eigentlich mehr den Rücken wie mir. Für was hat er dieses Geld denn gebraucht? Dieser andere jetzt. Mhm. Ja, für irgendwelche Firmen, die er da irgendwie eröffnen wollte. Und wie gesagt, also mehr oder weniger bin ich irgendwie mit blinden Augen irgendwie da durchgegangen, weiß ich heute. Gibt es denn irgendwas Schriftliches? Ich habe einen Darlehensvertrag darüber. Mhm. Aber du kannst, ich vermute mal, dass du dich hast schon beraten lassen von einem Rechtsanwalt, ob man da irgendwas machen kann, oder? Man kann etwas machen, sicherlich. Nur mir fehlen natürlich die paar Pfennige dazu. Wie absurd. Absurd, ja. Also du hast nicht mehr die Kohle, um diese Anwaltskosten zu bezahlen. Ja, genau, aber du hast doch Einkünfte, nee, hast du auch nicht. Du hast das Haus ja für euch gekauft. Schon, ja. Nur, wie gesagt, also ich muss erstmal aus dem ganzen Dilemma selber rauskommen, um überhaupt gegen diese Person überhaupt vorzugehen. Moment, jetzt muss ich nochmal fragen. Du bist doch wahrscheinlich berufstätig, ne? Ich bin berufstätig. Mhm. Du hast dir mit deinem Freund ein Haus gebaut. Ja. Also da ist ja ein Wert, ist ja da. Der Wert ist da. Ja, dann kann man doch einen Rechtsanwalt bezahlen. Die paar tausend Mark, die der kostet. Die paar tausend Mark, ja. Die der kostet, ja. Nein, ich kann es nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Nein, weil im Endeffekt man hat Auslagen, die man bezahlen muss und wie gesagt, also um dann irgendwo noch zusammenzurücken, was man hat, versucht man. Mhm. Und ich könnte jetzt nicht ohne weiteres hingehen, um zu sagen, so pass auf, ich schalte jetzt einen Rechtsanwalt ein oder dies oder jenes. Mhm. Also, ich nehme es schon ernst, du wirst es oder ihr werdet euch das durchgerechnet haben. Es geht also nicht mit dem Rechtsanwalt im Moment. Nein. Wie willst du denn weiter vorgehen? Ich weiß es nicht im Endeffekt. Ich will irgendwie einen Mahnbescheid oder sonstiges gegen ihn ausrichten. Nur ich weiß, dass er selber, also von dem ich das Geld bekomme, auch verschuldet ist. Mhm. So, und er sagt mir zwar immer, er hat kein Geld, redet aber mit Engelzungen irgendwie wieder auf mich ein, von wegen, er will und... Wir halten auch nochmal fest, er hat ja noch nichts zurückgezahlt, ne? Nein. Nicht nein. Mal 1000 Mark oder so, nein. Ne? 200.000 Mark sind das, ne? 200.000 Mark. Ja, ich bin da vollkommen ratlos, was man in einer solchen Situation macht, wenn man keinen Rechtsanwalt einschaltet. Weil, ja, aber wovon soll ich diesen Rechtsanwalt? Ja, nein, ich sag jetzt mal, meine einzige Idee wäre da wirklich ein Fachanwalt, der sich in solchen Dingen auskennt. Wenn man das nicht kann, so wie du das jetzt hier dargestellt hast, weiß ich nicht, habe ich überhaupt keine Ahnung. In so einer Situation war ich noch nie. Wahrscheinlich hat da kaum jemand Ahnung von, wie man das dann geschickt macht. Ja. Wir können ja mal so verbleiben. Wir haben ein sehr großes und breit gefächertes Publikum. Vielleicht ist der ein oder andere Fachmann doch dabei oder ein Anwalt, der uns vielleicht was faxt und das würden wir gerne dir weitergeben. Zumindest ein paar Tipps, da wärst du ja schon dankbar für. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, wie man das macht. Du hast eine schriftliche Sache vorliegen, einen Darlehensvertrag. Ich habe einen Darlehensvertrag. Mhm. Was heißt eigentlich Darlehensvertrag? Ja, ein Darlehensvertrag, der bei einem Notar abgeschlossen wurde. Mit diesem Mann zusammen und dir? Mit dem, ja, ganz genau. Das ist ja immer. War eigentlich auch im Endeffekt alles von seiner Seite her, dass er halt diesen Notar vorgeschrieben hatte. Mhm. Und er hatte auch das Geld bekommen. Und es ist also mit Datum alles, mhm, Unterschriften, mhm, und sowas, ist alles belegt. Nur, ja, wie gesagt, mir sind irgendwo die Hände gebunden, wo ich dann sagen kann, so, jetzt gehe ich mal richtig rapide gegen diesen Menschen vor und... Ja, also dir sind die Hände gebunden, deshalb, weil du kein Geld hast, um einen Fachmenschen einzuschalten. Ja, gut. Also, das sind, glaube ich, die Fakten. Es liegt auf jeden Fall etwas schriftlich vor, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, warst du nicht so ganz doof und hast ihm das einfach so gegeben. Ja. Ich hoffe, es war auch eine Lehre, die ganze Geschichte. Ja, vielleicht, ja, das glaube ich. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp doch über unser Publikum und den reichen wir natürlich prompt an dich weiter. Das wäre nett. Das wäre wunderbar, wenn es klappen würde. Ja, gut. Lieber Ralf, alles Gute. Und den nächsten Lotto gewinnen, ein bisschen vorsichtiger bitte damit umgehen. Tschüss, Ralf. Alles klar. Tschüss. Katrin ist 22 Jahre alt. Und jetzt hier bei mir in der Sendung. Was wollen wir mehr? Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Katrin. Ja, mein Thema ist Dorfleben. Ach, was für ein schönes Thema. Und ja, davon, ich gehe davon aus, dass Katrin auch auf dem Dorf lebt. Ja, aber nicht lange, also erst seit einem Jahr. Ich komme aus einer Stadt. Aus einer großen Stadt? Aus Solingen. Ja, das ist ja auch keine große Stadt. Nö, aber doch was anderes als ein Dorf mit 100 Einwohnern. Oh ja, oh ja. Warum zieht Katrin von der großen Stadt Solingen in ein kleines Dorf mit 100 Einwohnern? Ja, weil ich hier meinen Mann kennengelernt habe und... Einen Bauern? Nein, Gott sei Dank nicht. Hätte ja sein können. Nein, nicht Gott nicht sei zehn Dank. Bauern, es gibt fabelhafte Bauern. Derbe Gesellen. Aber deiner ist kein Bauer. Nein, Gott sei Dank Nein. nicht. Was heißt Gott sei Dank? Ja, also ich kenne einige Bauern und... Nee. Na gut, also er ist kein Bauer, er wohnt aber auf einem kleinen, ihr wohnt auf einem kleinen Dorf mit 100 Einwohnern. Ja. Und also ich wollte mal an alle Stadtmenschen sagen, die Vorurteile gegen das Dorfleben haben, auf dem Dorf ist es wunderschön und richtig toll. Zweifellos. Ja. Zweifellos. Man kann die Hähne krähen hören, ne? Ja. Man kann aus dem Garten frisches Gemüse holen. Die Luft ist gut, ja, man kann spazieren gehen, wahrscheinlich gibt es viele Wälder rundherum, ja, und Wiesen. Man kann die Seele baumeln lassen. Ja. Man kann nur schlecht nachts ausgehen, ne? In irgendwelche verruchten Bars. Ja, dann muss man schon ein bisschen weiter verfahren. Genau, man kann nicht in die Disco gehen. Ne? Man kann, ja, so, man kann keine großen Einkaufsgrummeleien machen. Das sind die Nachteile. Ja, da muss man ein bisschen weiter fahren, aber es geht trotzdem. Wie weit ist denn dein Dorf entfernt von der nächsten etwas größeren Stadt? Die nächstgrößere Stadt ist Siegen. Siegen, eine Metropole, wo das Leben nur so tobt. Ich kenne ja, Siegen. Ja, ungefähr so 45 Minuten. Ja, das geht ja dann. Ja. Ja. Aber also zum Partyleben, also Partys sind hier ohne Ende. Wie? Auf eurem kleinen Dorf sind, ja, Partys ohne Ende? Was ist denn das für ein Dorf? Wie heißt denn das Dorf? Selbecke. Das ist im Sauerland, das kennt keiner. Das Dorf, wir grüßen das Dorf Selbecke. Ja. Guckt uns da überhaupt jemand heute nach? Weißt du das? Außer dir? Ich glaube nicht. Selbecke im Sauerland. Wie, da gibt's immer zu Partys? Ja, da ist, jeder Grund wird zum Feiern genutzt. Also wenn zum Beispiel bei uns auf dem Dorfplatz der Maibaum errichtet wird, mhm, dann werden 3 Tage gefeiert. Oder der Weihnachtsbaum wird gesetzt, da werden 3 Tage also gefeiert. Also ist Selbecke immer im Alkoholkoma? Oder ja, wie? Ja. Was sind die Selbecker denn so für Leute? Gibt's denn da viele Bauern noch? Ja, da gibt's viele Bauern. Aha. Also sind eigentlich ziemlich... Jetzt sei vorsichtig, was du über Bauern sagst. Ich will, ne, ja nicht sagen, also... Wenn die jetzt doch zuhören, dann bist du morgen die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ne? Da stehe ich drüber. Da stehst du drüber, ah, ja. Ja. Ja. Also intelligent sind sie nicht gerade so. Ach! Du redest dich um Kopf und Kragen, Katrin. Mich sieht hier keiner. Ach, ich bin sicher, die Selbecke, das sind, die haben alle einen ganz hohen IQ. Sonst würden die nicht in Selbecke wohnen. Mm, ja. Ne? Aber, also die Gemeinschaft ist super toll. Mhm. Jeden Tag ruft jemand an, komm, wir machen heute das, kommt mit, oder? Toll! Also, toll, richtig, also, toll. Also, du machst mich richtig neugierig. Ja, so am weit, Anfang war ich skeptisch, so, aber... So weit ist Selbeck ja von Köln auch nicht entfernt, ne? Nö, auch ungefähr eine Stunde. Vielleicht sollte ich meinen Wohnsitz auch verlagern nach Selbecke. Ja, du kommst aus Gummersbach, ist ja nicht gerade so weit entfernt, nee, ne? Ich wohne ja nicht mehr in Gummersbach, ich Ach bin so. Ja geboren, ne? Ach aber so. Ich könnte ja immer nachts von der Sendung dann aus, von hier aus, von Köln nach Selbecke fahren. Ja, also dann ist, glaube ich, nicht mehr so viel los. Naja, nicht mehr so ganz viel los, nachts um 4. Na, sind schon alle so besoffen, dass keiner mehr merkt, dass du da bist. Also, ich bitte doch jetzt mal irgendjemand anderen, vielleicht gibt es ja doch noch ein oder zwei Menschen aus Selbecke, auch bei mir anzurufen, es zumindest zu versuchen. Ich würde auch gerne mal hören, ob das stimmt, was Katrin erzählt, dass die Selbecker so versoffen sind und so dumm sind, ne? Aber nett, ne? Jo. Nett, dumm und versoffen. Ja, aber lieb. Aber und lieb, das ist ja das auch noch. Ne? Was machst du denn in Selbecke überhaupt? Ja, ich bin Hausfrau und Mutter. Ach, mit 22 Jahren hast du wie viele Kinder? 10? Nein, 1. 1, aber die anderen 9 kommen noch. Nicht unbedingt. Und was macht dein Mann vom Beruf? Erzieher. Erzieher in Selbecke? Nein, in Kirchhunden, in der Gemeinde. Es wird immer heißer in Kirchhunden, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Du hast deine Lanze gebrochen fürs Dorfleben. Ja. Und wir grüßen, wie gesagt, nochmal Selbecke. Und ich würde gerne mit einer Selbeckerin oder mit einem Selbecker diese Woche nochmal telefonieren. Glaube ich zwar nicht, aber ich wünsche dir viel Glück. Das wird sehr spaßig. Kann ja mal Werbung machen. Ich bin sehr gespannt, wie es dir morgen ergeht, wenn du durchs Dorf gehst. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Katrin. Okay. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir aber den krassen Unterschied. Selbecke im Sauerland. Und jetzt lese ich hier, ist jemand aus unserer Hauptstadt, aus Berlin. Und der Anrufer heißt Sonngül. Stimmt das? Ja. Eine Frau. Hallo. Ja, Sonngül, 24 Jahre alt, klingt türkisch. Stimmt das? Ja, das ist genau richtig. Habe ich doch wieder mal richtig. Haben wir schon mal miteinander geredet? Wie bitte? Habe ich jetzt auch Haben wir schon mal miteinander geredet? Nein, das erste Mal. Ah, weil der Name mir so geläufig vorkommt. Ist ein sehr gängiger Name in der Türkei. Hat er eine Bedeutung? Ja, leider. Na, sag mal. Letzte Rose. Welch? Letzte Rose. Letzte Rose? Ja, genau. Was ist das denn für eine Übersetzung? Letzte Rose? Ja, ich bin das letzte Kind in der Familie. Ach so. Ich würde jetzt sagen, du bist die erste Rose. Ja, so kann man es auch sehen. Letzte Rose klingt ja nicht schön. Naja, kann man sehen, wie man es möchte. Es kommt ja darauf an, ob es eine schöne Rose ist. Manchmal sind die letzten Rosen viel schöner als die ersten. Denke ich mir mal. Also, hoffe ich zumindest. Dein Thema. Ich habe dich heute bei Raab gesehen. Hast du mich gesehen? Aus Berlin sogar. Man, ja, guckt, genau. Man guckt in Berlin Stefan Raab. Sag bloß. Ich bin schockiert, ja. Nein, das ist toll. Also ein großes Kompliment für Stefan. Ja, ne? Kann man ja, laut klar, sagen. Ja. Und da dachte ich mir mal, ich ruf mal an. Das ist nett. Wie es der Zufall auch so will, ja, habe ich dich eben gerade auch gesehen im Fernsehen und hab's halt krampfhaft fest. Und dann hast du diese wunderbare Trophäe hier stehen sehen. Ja, genau. Die fiel mir ganz schnell auf. Der wirklich beeindruckend schwer ist, ich muss es ja nochmal sagen. Ja. Wenn er bloß pures Gold wäre. Ist er nicht? Nein, leider nicht. Oh. Wäre ich ein reicher Mann. Tragisch. Dann wäre ich ein reicher Mann. Erzähle uns doch, wie du die Show gefunden hast. Ich fand sie ganz nett. TV Total. Die war doch wieder sehr lustig, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie war das noch mit dem Zaun, mit dem Drahtmaschenzaun? Maschendrahtzaun. Es ist wirklich sehr, ja, sehr köstlich, ne? Maschendrahtzaun. Ja. Und die arme Frau hat sich immer so bemüht, das zu sagen. Allerdings. Maschendrahtzaun. Ja. Nee, aber warum ich eigentlich anrufe, ist... Ach so, es gibt noch ein Thema. Ich dachte, du wolltest mit mir nur über Stefan Raab plaudern. Ich finde ihn zwar ganz nett, aber ich dachte eher, dass ich was über mich erzähle, weil... Bitte, bitte. Mir liegt was ganz, ganz Wichtiges auf dem Herzen. Mhm. Was ich so, ich sag's mal, zum Kotzen finde, ist, ich lebe schon seit circa 9 Monaten mit einem deutschen Mann zusammen. Mhm. Und bin auch total verliebt in ihn und ja, wir lieben uns sehr und wollen auch zusammenleben. Ihr wohnt auch in einer Wohnung? Ja, genau. Ja. Mhm. Und wie man ja an meinem Namen schwer erkennen kann, bin ich Türkin und er ist Deutscher und hat doch eine gewisse Problematik, sage ich mal. Mhm. Für wen? Ja? Für wen eine Problematik? Für meine Familie. Für deine auch, Familie? Auch, sage ich mal, für den türkischen Kreis jetzt. Mhm. Und dann kommt halt noch schwerwiegend bei uns dazu, wir beide sind sehr, sehr stark SM geneigt. Mhm. Also... Ich hoffe, dass die Familie das nicht weiß, oder doch? Spätestens jetzt wird sie es. Nee, aber... Und damit haben halt sehr viele Ausländer, sprich gerade Türken, ein Problem damit. Ist das wahr? Ja. Hör ich zum ersten Mal. Türken stehen nicht auf SM, glaube ich nicht. Da gibt es doch genauso Leute, die draufstehen wie bei uns auch, oder? Weiß ich nicht, aber ich denke mal einfach, dass das halt nicht ausgelebt wird. Mhm. Zumindest nicht so öffentlich, wie ich das vielleicht tue. Mhm. Wie öffentlich, abgesehen davon, dass du das jetzt hier in aller Öffentlichkeit erzählst, wie öffentlich lebst du es denn aus? Also ich gehe unheimlich gerne mit meinem Freund in gewisse Cafés und... wenn, sage ich mal, so die Stimmung halt auch dementsprechend ist, präsentiere ich mich auch sehr gerne. Mhm. Also in diesen Lokalitäten? Zum Beispiel, ja. Mhm, ja. Weil ich habe eine sehr stark ausgeprägte exhibitionistische Neigung. Mhm. Und meinem Freund gefällt das auch sehr gut, wenn ich mich irgendwie, sage ich mal, zur Schau stelle, in also, Anführungsstrichen. Es könnte passieren, wenn man sich in Berlin in der SM-Szene herumtreibt, könnte es passieren, dass man Sonngül mit ihrem Freund vielleicht auf einer Bühne sieht, die spontan eine Show da abzieht. Ich sag's mal so, es ist halt bedingt, es kommt immer darauf an, wo wir sind. Meistens ziehen wir halt so normale Cafés vor, weil da reagieren auch die Leute ein bisschen schockierter und das reizt mich auch umso mehr. Ach so, also das ist ja dann wirklich die krasse Nummer, ne? In einem normalen, braven Café, schwingst du die Peitsche dann, oder wie? Na, ich nicht. Ich bin ein bisschen der Devote, sagen wir mal so. Ich weniger, denn schon eher mein Freund. Aber ich sag's mal so, weniger die Peitsche halt, dass wir dann doch ein bisschen so, ja, sag ich mal, eine Show abliefern, ein bisschen halt ein bisschen mehr zeigen und ja, je nachdem, wie wir halt drauf sind. Hast du denn jetzt aus türkischen Kreisen oder aus Familienkreisen, Freundeskreisen da schon wirklich heftige Reaktionen erfahren? Ja, sehr. Also unter anderem wurde ich abgestempelt, als dass ich krank sei, dass ich nicht mehr ganz klar im Kopf sei oder dass ich ja doch vielleicht zum Psychiater gehen sollte und halt andere Bemerkungen. Und ich denke mir mal einfach, das, was ich fühle und auch erleben möchte, ist absolut normal, solange ich nicht anderen Menschen damit wehtue. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der türkischen Gesellschaft es, wenn, akzeptiert wird, wenn es Männer tun, ne? Oder? Ja, ja, aber es wird halt nicht gerne gesehen, wenn man das öffentlich zur Schau stellt, sag ich mal, so wie ich das tue. Ich meine, du stellst es ja nur wirklich auch extrem zur Schau, wenn du es in normalen Cafés praktizierst, in welcher Form auch immer. Ja, aber gerade das macht ja auch den Reiz aus. Ja gut, ja, von mir aus, wenn der Kaffeeinhaber dich nicht rausschmeißt und die Leute... Also, bis jetzt ist mir das noch nicht passiert. Bist du denn wissen das dann deine Eltern auch? Also ich sag's mal so, sie ahnen, dass ich mit einem deutschen Mann zusammen bin. Ach, das wissen die gar nicht genau, dass sie mit einem... Nein. Leider Gottes. Also ich würde es denen gerne sagen, aber die haben doch damit ein, sag ich mal, ein schwerwiegendes Problem. Und wenn ich denen von SM erzählen würde, könnten sie absolut nicht damit klarkommen. Muss man ja vielleicht auch nicht den Eltern so direkt auf die Nase binden. Genau. Ich meine, es ist ja leider Gottes in manchen Fällen immer noch kompliziert, wenn Deutsche und Türken zusammen sind. Da machen die türkischen Familien Terz oder die deutschen Familien machen Terz. Das ist schon traurig genug. Da muss man vielleicht nicht auch den Eltern, jetzt in deinem Fall deinen türkischen Eltern, die vielleicht etwas konservativer auch erzogen worden sind und aus einem anderen Kulturkreis kommen, das mit diesem SM auch noch reinknallen. Nee, das weniger, aber was ich auch so, sag ich mal, jetzt dazu werfen möchte, ist, was ich auch nicht so verstehe, ist, dass auch teilweise sehr viele Deutsche sehr schockiert reagieren. Also sei es jetzt weniger SM, einfach schon der Grund so, oh, sie ist mit einem Deutschen zusammen oder er ist mit einer Türkin zusammen. Aber ich glaube, ist das nicht gerade in Berlin, wenn überhaupt in Berlin, am wenigsten ein Problem? Weder noch. Also in Berlin ist es anscheinend immer noch ein Problem. Also wenn du in Selbecke wohnst, dann wäre es vielleicht ein Problem, aber in Berlin aber auch nicht so sehr. Aber ich will es gar nicht runterspielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nach wie vor wirklich sehr problematisch ist. Also auch Berlin ist ein ganz kleiner Dorf im Prinzip. Erzähl mir doch mal bitte, du verkehrst ja dann eben nicht nur in normalen Cafés, sondern auch in der SM-Nachtclub-Szene, vermute ich mal. Ja. Trifft man denn da Türken an? Nein, bis jetzt noch nie. Wie, gar keine? Gar keine. Weder Türken noch Türkin. Wie ist das in der Türkei? Weißt du, ob es da entsprechende Szenerien gibt? Also ich weiß, dass es gewisse Szenen gibt, aber so jetzt ganz speziell SM-Bereich habe ich noch nie was gehört. Also man muss auch dazu sagen, ich war ungefähr 3-4 Mal in der Türkei und das auch immer bis so, sag ich mal, 2-3 Wochen lang. Also ein interessantes Thema. Ich würde gerne mal dazu aufrufen, gibt es türkische Leute, Menschen in Deutschland unter meinem Publikum, die auf SM stehen? Und es auch praktizieren. Also wenn ihr Bock habt, mich dazu anzurufen, wir können das ganz anonym machen und vielleicht auch die Stimme ein bisschen verändern, wenn ihr das wollt. Würde mich sehr interessieren, darüber zu reden, wenn das... Das ist ein ganz, ganz großes Niemandsland offensichtlich, ne? Wenn Songül das nicht mehr weiß, als Profifrau, als profi-türkische Frau. Naja, Profi würde ich nun nicht. Naja, gut, aber du hältst dich da ja auf machst da halt, du lebst da Dinge auch aus. Also, ich würde mich schon freuen, wenn deine Familie deinen Freund akzeptiert und umgekehrt auch und verschonen die Familie vielleicht mit den ganz extremen und mit den Hardcore-Sachen. Ne? Sowieso. Alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Markus Liebetanz war in der Technik und morgen heißt unser Thema Ich schäme mich für meinen Partner. Wer von euch schämt sich für seinen Partner? Oder wer schämt sich für seinen Ex-Partner? 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen unter der bekannten Nummer. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Freue mich auf morgen. Bye bye. Ciao.